1. Ben-Hadad, der König von Aram, versammelte sein Gesamtes Heer und wurde dabei von 32 verbündeten Königen so zahlreichen Pferden und Streitwagen unterstützt, im Samaria zu belagern und anzugreifen. 2. Warren der Belagerung schickte Erboten in die Stadt zu Ahab, dem König von Israel, im ein Nachtrag zu übermitteln. 3. Alisim ausrichten, das sein Silber, sein Gold sowie sein Schonsten Frauen und kinder rechmassig Ben-Hadad gehorten. 4. Der König von Israel antwortet unterwerfig, das den Befehlen seines Herrn anerkennen und im Mitsamt seinem gesamten Besitzer verfügungsstehe. 5. Die Boten kurten jedoch mit einer weiteren Forderung zurück und erklarten, Ben-Hadad verlange nun nicht mehr nur die Übergabe des Besitzes und der Familie. 6. Erkundigteren am nächsten Tag sein Diener zu senden, den Palast und die Hauser der Entertainen zu durchsuchen und als Wertvoll gewaltsam und sich zu nehmen. 7. Daraufhin berief Ahab die Ältesten des Lands ein und erklärt ihnen, dass Ben-Hadad offensichtlich Böses Plan, obwohl des sein ursprünglich Forderungen bereits akzeptiert hat. 8. Die Ältesten und das gesamte Volk rieten dem König jedoch dringend davon ab, auf dies neuen Bedingungen einzugehen oder dem Feind Gehor zu schenken. 9. Ahab teilte den Boten daraufhin mit, dass die ersten Forderungen zwar erfüllen wohl, dies neu, weitgehend Bedingung jedoch unter keinen Umständen akzeptieren kon. 10. Ben-Hadad reagiert zornig und schwor bei seinen Gotten, dass der Staub Samarias nicht ausreichen wird, die Hand seiner zahlreichen Soldaten zu füllen. 11. Der König von Israel entgegnet jedoch besonnen, dass man sich nicht schon beim Anliegen der Rüstung rühmen soll, als hat man den Kampf bereits gewonnen. 12. Als Ben-Hadad dies Antwort erhielt, warend mit den anderen Königen in den selten Trank, befahl seinen Truppen sofort, den Angriff auf die Stadt vorzubereiten. 13. In diesem Moment trat ein Prophet zu Ahab und verkündet im Namen des Herrn, dass Gott die gewaltig feindlich Mensch in sein Hand geben wird, damit dessen Markt erkennen. 14. Auf Ahabs Frage, wer den Angriff führen soll, antwortet der Prophet, dass die Jungen Männer der Provinzfürsten unter Ahabs eigenem Kommando den Kampf beginnen werden. 15. Ahab zahlte daraufhin 232 Jungmänner der Fürsten sowie das gesamte Israelitische Heer, das aus 7000 Soldaten bestand. 16. Sie rückten am Mittag aus, waren Ben-Hadad und die 32 verbündeten Könige inneren selten betrunken waren. 17. Die Jungen Männer der Provinzfürsten bildeten die Wahrheit, und als Ben-Hadads Kundschafter die Bewegung bemerkten, meldeten sie das Ausrücken der Männer aus Samaria. 18. Ben-Hadad befahl, die Männer lebendig gefangen zu nehmen, ungeachtet dessen, ob sie in friedlicher Absicht oder zum Kampf gekommen wären. 19. Als die Jungen Männer und das Nachfolgend hier die Stadt verlassen hatten, kam es zum Zusammenstoß. 20. Jeder israelitische Soldat totit seinen Gegner, woraufhin die Aramäer die Flucht ergriffen und Ben-Hadad auf einem Pferd mit seinen Reitern entkam. 21. Der König von Israel verfolgt sie, erbietet Pferde sowie Wagen und fügte dem Aramäischen hier ein schwer Niederlage zu. 22. Danach warnte der Prophet den König von Israel, sein Vertigung zu starken, da der König von Aram im nächsten Jahr erneut angreifen wird. 23. Die Berater des Aramäischen Königs behaupteten indessen, der Gott Israels sei ein Gott der Berge, weshalb sie in der Ebene ein Chance auf den Sieg hatten. 24. Sie empfahlen Ben-Hadad, die verbündeten Könige durch erfahrene Statthalter zu ersetzen, die militarische Führung zu verbessern. 25. Zudem sollte ein neues Heer in Glitcher Stork aufstellen, die Israeliten in der Ebene herauszufordern und sie dort sicher zu besiegen. 26. Im folgenden Jahr mobilisiert Ben-Hadad die Aramäer tatsächlich und zog nachafik, erneut gegen Israel in den Krieg zu ziehen. 27. Die Israeliten bereiteten sich ebenfalls vor und lagerten den Aramäern gegenüber, wobei sie im Vergleich zur feindlichen Übermacht Weisway klein Siegenherden wirkten. 28. Ein Gottsmann trat vor Ahab und erklärt, dass Gott den Sieg schenken wird, zu beweisen, dass nicht nur ein Gott der Berge, sondern der Herr überall ist. 29. Nach sieben Tagen des Wartens begann die Schlacht, in der die Israeliten an einem einzigen Tag 100.000 aramäisch Fasseldaten toten. 30. Die Überlebenden flohen nach Afek, wo die Stadt Mor einsterste und weitere 27.000 Mann begrub, waren Benhadad sich in der Stadt versteckte. 31. Seine Diener schlugen im Vor, in Trauer gewunden und mit stricken im den Kopf vor den König von Israel zu treten, die dieser für seine Barmherzigkeit bekannt ist. 32. In dieser Demütigen Haltung beten sie haben das Leben Benhadads, woraufhin hab überrascht fragte, ob sein Bruder noch am Leben sei. 33. Die Männer du Titan dies freundlich beseignung als Gutsachen und bestätigten sofort die Verbundenheit, woraufhin hab Benhadad zu sich auf den Wagen einlud. 34. Benhadad versprach, die früher eroberten Stadtis uruxugeben und handelsrechte in Damaskus einzuräumen, woraufhin hab einen Vertrag schloss und in Freilius. 35. Auf Befehl des Herrn forderte ein Profitentschler einen Gefahrten auf, in zu schlagen, doch dieser weigert sich, die Anweisung auszuführen. 36. Der Prophet kundigte im daraufhinen, dass at wegen seines Ungehorsams von einem Lohen getotet word, was kurz darauf auch gesche. 37. Danach fand der Prophet einen anderen Mann, der seine Aufforderung nach kam und in der Schlage verwundet. 38. Mit einer Bind über den Augen machte sich der Prophet unkenntlich und wartetem Wegrund auf den König von Israel. 39. Als der König vorbeikam, erzählt der Prophet ein Geschicht über einen Gefangenen, für dessen Flucht du mit seinem Leben oder einer hohen Geldstrafe hafen sollte. 40. A gab vor, dass der Gefangenent kommen sei, waren der abgelenkt war, woraufhin der König erteilt, dass die Konsequenzen selbst zu tragen habe. 41. In diesem Moment nahm der Prophet die Bind ab, und hab erkannte, dass einer der Propheten Gottes war. 42. Der Prophet verkündete hab, dass mit seinem Leben für das Leben des Mannes hafen muss, den Gott zur Vernichtung bestimmt hat, aber den hab freigelassen hat. 43. Bedruckt und zornig über dies Botschaft kurte der König von Israel in seinen Palast nach Samaria Zurück.